Erster, die Menschen in Ephraim lügen sehr viel. Auch Israel sagt nicht die Wahrheit. Juda ist nicht treu zu Gott. Zweiter, Ephraim jagt dem Wind nach. Sie lügen jeden Tag. Sie machen Verträge mit Assyrien. Sie bringen Öl nach Ägypten. Dritter, Gott wird Juda bestrafen. Er sieht auf das Leben von Jakob. Er gibt ihnen die Strafe für ihre Taten. Vierter, Jakob kämpfte schon vor der Geburt mit seinem Bruder. Als starker Mann kämpfte er mit Gott. Fünfter, er kämpfte mit einem Engel und gewann. Er weinte und bat um Hilfe. Gott fand ihn in Bethel. Sechster, er ist der Herr. Sein Name ist Gott. Er hat alle Macht. Siebter, komm zurück zu deinem Gott. Sei lieb zu anderen Menschen. Tue das Richtige. Warte immer auf Gott. Achter, die Händler benutzen falsche Wagen. Sie betrügen die Menschen gerne. Sie wollen nur Geld. Neunter, Ephraim sagt, ich bin jetzt reich. Ich habe viel Geld. Niemand findet eine Sünde bei mir. Zehnter, ich bin der Herr, dein Gott. Ich kenne dich seit Ägypten. Du wirst wieder in Zelten wohnen. Elfter, ich habe zu den Propheten gesprochen. Ich gab ihnen viele Träume. Die Propheten erzählten meine Geschichten. Zwölfter, die Menschen in Gilead sind schlecht. Sie werden sterben. Ihre Altäre werden wie Steinhaufen auf dem Feld. Dreizehnter, Jakob floh in das Land Aram. Er arbeitete dort für eine Frau. Er hütete die Schafe. Vierzehnter, Gott rettete Israel aus Ägypten. Er schickte einen Propheten. Der Prophet beschützte das Volk. Fünfzehnter, Ephraim hat Gott sehr wütend gemacht. Gott wird sie bestrafen. Ihre bösen Taten kommen zu ihnen zurück.